Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. HR2 Kultur. Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören. HR2 Kultur. Doppelkopf. Am Mikrofon ist Klaus Walter und wir starten mit einer Frage. Was haben die folgenden Künstler gemeinsam? Der Sänger Bob Dylan, der Allround-Künstler Andy Warhol, der Schriftsteller William Burroughs, der Musiker Frank Zappa. Nun, sie sind alle große amerikanische Künstler des 20. Jahrhunderts und sie wurden alle ins Deutsche übersetzt von Karl Weißner, mein Gast heute im Doppelkopf hier bei HR2 Kultur. Herzlich willkommen, Karl Weißner. Hallo. Die Liste ist natürlich alles andere als vollständig, aber mir fällt auf, keine Frau darunter. Ist das ein Zufall oder können Sie nur Männer übersetzen? Es liegt daran, dass die Beat Generation zum Beispiel zu 90% aus Schwulen bestanden hat. Die hatten alle irgendwelche Frauen in ihrer Umgebung. Allen Ginsberg hat eine Freundin namens Elise Cohen. Aber die haben sich alle relativ in relativ jungen Jahren aus dem Fenster gestürzt oder sonst ihre Existenz verkürzt. Und von den Beats ist eigentlich nur Diane DePrima bekannt geworden. Daran liegt es, dass man in erster Linie die Männer zum Übersetzen gekriegt hat. Da haben wir schon gehört, dass Sie vor allem Schriftsteller der Beat Generation übersetzt haben. Gibt es einen Zusammenhang, Beat Generation und Schwulsein? Nicht unbedingt, das war wahrscheinlich Zufall. Aber der Kern der Beat Generation waren Allen Ginsberg und William Burroughs und Herbert Hunky. Und der einzige Hetero war Jack Kerouac. Karl Weißner ist hochgerühmter und sehr produktiver Übersetzer, ist auch selbst Schriftsteller, hat gerade ein neues Buch rausgebracht, das heißt Manhattan Muff Diver. Was dahinter steckt, das werden wir erfahren. Es ist das erste vollständige Buch in deutscher Sprache. Darüber werden wir reden und auch eine Passage daraus hören. Aber wir wollen erst reden über Ihre Tätigkeit, Karl Weißner, als Übersetzer. Oder vielleicht doch nicht nur, denn meine Frage wäre, kann man das eigentlich trennen, das Übersetzen und das Selbstschreiben, Übersetzer und der Schriftsteller? Übersetzen, so wie ich es mache und wie ich es Gott sei Dank machen konnte, weil ich hauptsächlich meine Freunde und Bekannte übersetzt habe, bedeutet immer, dass die Autoren meine Stimme, ich bin sozusagen ihr Synchronsprecher. Ich bin nicht ein Übersetzer, der nach 0815 alles, was immer auf den Tisch kommt, in das gleiche unsägliche Übersetzerdeutsch, was ja in der Natur nirgends existiert, das spricht niemand. Was ist das unsägliche Übersetzerdeutsch? Das Unsägliche daran ist, dass es ein altbackenes Bürokratendeutsch ist. Nicht? Statt obwohl heißt es grundsätzlich ob zwar, ob gleich und so. Und alles, was man auf alt und auf verschmockt ausdrücken kann, wird auch so. Ist das heute immer noch so? Sie machen das seit wie vielen Jahren? Seit 45 Jahren sowas? Seit 35. 35, ja, okay. Ja. Ist es heute immer noch so oder hat sich das nicht verändert? Das hat sich sehr gebessert. Das hat sich sehr gebessert, Gott sei Dank. Gibt es so eine Weißner-Schule des Übersetzens mittlerweile? Nee. Aber ich meine, man kann professionell erstklassig übersetzen, behaupte ich. Ohne die ganze Theorie von Walter Benjamin und so weiter zu kennen. Es schadet nicht, wenn man sie liest, aber es ist nicht unbedingt das Handwerkszeug, was man braucht. Man muss in erster Linie Deutsch können. Was war bei Ihnen zuerst da, der Schriftsteller oder der Übersetzer? Der Schriftsteller. Mhm. Ich habe angefangen, auf Englisch zu schreiben durch meine Bekanntschaft mit Burroughs und Bukowski und all diesen Leuten. Wir haben in denselben Zeitschriften veröffentlicht, in England und USA. Und in dieser Cut-Up-Montagetechnik, die Burroughs damals praktiziert hat, fast die ganzen 60er Jahre hindurch. Erklären Sie mir doch mal genau, was Cut-Up ist. Ich glaube, da gibt es viele, viele Deutungen. Ich würde es gerne mal von Ihnen hören. Also Cut-Up, abgesehen von der Ideologie, die man da drüber gestülpt hat, ist eigentlich nichts weiter als ein praktikables Verfahren zur Erzeugung ungewöhnlicher Bilder. Und es eignet sich ideal für Kollektivtexte. Das heißt für die Zusammenarbeit von zwei und mehr Autoren. Und wie wird das konkret gemacht? Das bedeutet, dass man eigene Texte und fremde nimmt und die ineinander montiert. Das kann man ganz mechanisch machen, indem man, so weiß ich, die getippte Seite in der Mitte faltet und dann die zwei halben Seiten nebeneinander legt und so tut, als wäre es eine intakte Seite. Und jetzt liest man mal, was da passiert. Das heißt, man nimmt nicht alles, was dabei zustande kommt, denn das meiste ist Schrott, sondern man muss das auswählen, was halt interessant klingt. Also im Grunde so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip gearbeitet. Ja, es ist also das Einbringen des Zufalls in die literarische Produktion. Das haben aber andere schon gemacht. Nicht nur die Surrealisten, sondern davor die sogenannten Manieristen Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts. Das war so eine quasi westeuropäische Sache. Und dann, wenn man weiterschürft, findet man im 7. Jahrhundert in der höfischen Gesellschaft Japans als Gesellschaftsspiel, ne, dass man aufs Reispapier eine Zeile schreibt, dann wird es umgefaltet und dann kriegt es der Nächste, der schreibt eine Zeile hin und am Schluss wird das Ganze vorgelesen. Je nachdem, wie gut die Leute aufeinander eingespielt sind, kommen dann auch Sachen raus, die durchaus noch einen Sinn ergeben. Das ist also nicht nur Wortsalat. Also Cut-Up, keine Erfindung der Beat Generation. Karl Weißner, Sie haben im Juni Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Das heißt, Sie sind mitten in den Krieg reingeboren in Karlsruhe. Heute leben Sie in Mannheim. Wann kam der Wunsch auf und wodurch Schriftsteller zu werden und oder Übersetzer zu werden? Eigentlich 1966, 67, als ich anfing, meine eigene Zeitschrift zu machen. Ich brauchte was, damit ich es austauschen konnte mit den Jungs, die in England und Amerika und Kanada Underground-Zeitschriften produziert haben. Bei mir wurden auch die Sachen immer in der Originalsprache übersetzt. Ich hatte mal einen Inder drin, der hat sein Ding in Lautsprache irgendwie in lateinischen Buchstaben übertragen. Und Sie haben tatsächlich gleich auf Englisch geschrieben? Würden Sie sagen auf Englisch oder auf Amerikanisch? Auf Amerikanisch, also amerikanisches Englisch ist meine Spezialität. Ich übersetze aus dem britischen Englisch sehr wenig. Das ist eine spezielle Sache, da gibt es Leute, die darauf spezialisiert sind. Erklären Sie uns den Unterschied. Was ist das Amerikanische, das speziell Amerikanische im Vergleich zum Englischen? Also das Amerikanische ist schon mal wegen der Aussprache sehr unterschiedlich und es ist flexibler, es wandelt sich schneller, es ist auch durchlässiger. Liegt es daran, dass es jünger ist? Vielleicht, das liegt auch daran, dass es einen Haufen Amerikaner gibt, die nicht dort geboren sind, also wie die eingewandert sind, haben nur gebrochen Englisch geredet und blieben auch dabei bis an ihr Lebensende. Es gibt Leute, die bildungsmäßig unterprivilegiert sind, Kinder von Einwanderern aus Salvador oder Guatemala, die sprechen kein astreines Englisch, sondern die sprechen so ein hispanisches Englisch. Inzwischen gibt es davon 80 Millionen. Das amerikanische Umgangsenglisch, das ist das, was mich interessiert hat. Ist das ein demokratischeres Englisch vielleicht dadurch? Weiß ich nicht. Schmelztiegel, das Schmelztiegel-Modell? Nee, nicht unbedingt. Nee? Es ist eine ganz praktische Sache. Die Verständigung im Umgangsenglisch läuft so, dass die Sprache durchlässig sein muss für alles, einschließlich den Straßenslang. Nicht, das bringen die Kinder mit nach Hause und das Vokabular ist allen irgendwie geläufig. Und das fasziniert Sie auch? Also würde ich mal Ihre Arbeit entnehmen und auch dem, was ich... Das fasziniert mich und dann natürlich die Spezialform, der schwarze Slang, das ist nochmal ein Kapitel für sich. Das würde mich zu meiner nächsten Frage bringen. Sie sind in den 40er und 50er Jahren aufgewachsen in der Nachkriegszeit. Gab es da entscheidende kulturelle Prägungen, die Sie dann draufgestoßen haben auf die amerikanische Literatur? Unbedingt. Also mein Schlüsselerlebnis war, kaum ist der Krieg zu Ende, wird das Nachbarhaus, das etwas ansehnlicher war als unseres, besetzt von einem schwarzen Master Sergeant mit Familie. Also nachdem die eine Weile hier sich eingenistet hatten, wurden die Familien nachgeholt. Und die haben sich so auf Dauer eingerichtet. Also mit dem seinen Kindern, die so 5, 6 Jahre alt waren wie ich, bin ich durch die Gegend gerannt. Und aus dem Wohnzimmer des Master Sergeant dröhnte der allerneueste Bebop aus den USA. Das war ein revolutionärer Sound im Vergleich zu dem Badenweiler Marsch und dem Horst Wessel-Lied, was ich so im Ohr hatte. Da sind wir schon bei der Musik und wir werden auch gleich Musik hören, die Sie mitgebracht haben. Das wäre meine Frage gewesen. Sie zitieren in Ihrem neuen Buch in ganz anderen Zusammenhang Klaus Teweleit, den Philosophen und Forscher, Allround-Forscher sozusagen, der ungefähr ihr Jahrgang ist, 2 Jahre jünger, glaube ich. Und der hat ja oft gesagt, dass die Deutschen sozusagen die Entnazifizierung ganz stark den Amerikanern verdankten, den GIs und vor allem den schwarzen GIs und da vor allem ihrer Musik, also dem Jazz und später dem Rhythm and Blues und dem Rock'n'Roll und so weiter. Würden Sie dem zustimmen? Unbedingt. Es war ein Schlüsselerlebnis deshalb, weil die Erwachsenen nannten das Negermusik. Damit war das für mich automatisch der angesagte Ton. Und ich musste gegen große Widerstände zu Hause irgendwie hinkriegen, dass ich samstagabends in einen Jazzclub gehen konnte, wo ich ab und zu auch am Piano gesessen habe. In einen Jazzclub oder in einen Jazzjoint? In Jazzclub. Ah ja, okay. Also es war noch ein richtiger Verein, e.V. und so. Okay. Heidelberg ist natürlich auch sehr stark, waren sehr viele Amerikaner stationiert und man kann ja fast so eine Landkarte der musikalischen Entwicklung durch Deutschland malen, wo viele Amis waren, ist eine ganz andere Musikkultur entstanden, als wo Briten waren und so. Aber das nur nebenbei, ich habe im Jazzjoint nicht ohne Grund gesagt, ich will nämlich jetzt den Übersetzer Karl Weißner mal ein bisschen testen, beziehungsweise ich will 2 Dinge verbinden. Ein Zitat von Jürgen Ploken, kann man wohl sagen, Freund und Kollege von Ihnen. Der hat auf Englisch geschrieben über Karl Weißner und ich würde Sie bitten, ich lese Ihnen das auf Englisch vor, das zusammenfassend zu übersetzen und zu sagen, ob Ploke recht hat mit dem, was er über Weißner schreibt. Okay, wollen wir das machen? Probieren. Also, Weißner had hung out in jazz joints in Heidelberg, frequented by GIs, and he'd spent considerable time in the States. He was the man to get the rude and loose intonation across. Where the previous translators of Naked Lunch had to say opiates, Weißner was able to go straight to junk. In his memoirs of a bastard angel, old friend Harold North pronounced Weißner the best German translator of the Beats and raw meat writers. Soweit Jürgen Ploke über Karl Weißner. Was hat er gesagt? Ich übersetze ungern Eigenlob. So viel Eitelkeit darf sein. Ja, auf jeden Fall. Er hat absolut recht. Die prägende Erfahrung dieser Jazz-Kaschemmen, in denen ich mich rumgetrieben habe. Also ein Jazz-Joint würden Sie Kaschemme? Ja. Okay. Und der Heidelberger war natürlich spitze, weil da die ganzen schwarzen Musiker von der Seventh Army Band gesessen sind. Und wenn jemand in Frankfurt ein Konzert gegeben hat, war der anschließend, diese Gillespie sogar in Heidelberg, nicht an der Heiliggeistkirche, der hat da ins Horn gestoßen. Okay. Das hat die Sprache dieser GIs hat man dann mit der Zeit auch draufgekriegt, weil man mal auch ein paar Takte reden wollte mit denen. Es ist merkwürdig, dass Verlage, die mit Bowers, Ginsberg, Kerouac angefangen haben, auf Deutschland nicht von selber drauf gekommen sind, dass sich das eigentlich unmöglich liest auf Deutsch. Das kann man den Leuten nicht für 29,80 andrehen. Ne? Jeder, der im Englischunterricht am Realgymnasium nicht permanent gepennt hat, der hat es auf den ersten Blick sehen müssen. Also der Unterschied zwischen Opiate und, wie haben Sie Junk ins Deutsch übersetzt? Junk war zu dem Zeitpunkt, weil es bei uns eben eine Szene von Junkies gab, in Frankfurt und sonstigen Städten, musste man das nicht eindeutschen. Also Sie haben das einfach Junk belassen? Ja, ja, es gibt so viele Sachen, die man stehen lassen kann, ohne dass man jetzt mit Anfeindungen rechnen muss. Was wollte ich jetzt sagen? Es ging um den Unterschied zwischen Ihrer Übersetzung von Naked Lunch und dem Burroughs, würden Sie sagen, Durchbruch, Naked Lunch? Ja, unbedingt. Ja, ne? Also das ist ja nicht so, als hätte es auf Deutsch keine Entsprechung gegeben. Sie wurden nur nicht benutzt. Und, aus diesem Kulturdünkel heraus? Oder ich weiß nicht, ob das... Also ein Teil davon schreibe ich dem europäischen Bildungsdünkel zu, aber auch dem schlichten mangelnden Nachdenken oder sowas. Ich meine, Anfred Astl hat mal so mit links gesagt, als er mich beim Saarländischen Rundfunk vor dem Mikrofon hatte, du hast ja eine eigene Sprache, ein eigenes Deutsch geschrieben. Nee, ich habe nur das benutzt, was da ist, was die anderen nicht benutzt haben. Ne? Insofern habe ich da keine Pionierarbeit geleistet. Aber meine Einstellung war eben anders. Ich habe gesagt, die Leute in den Romanen von Burroughs müssen auf Deutsch so reden, wie sie im Original reden, sonst nimmt sie niemand ernst. Es geht nicht, dass man Gangster sagen lässt, plappalapapp oder sowas. Das ist kein Beispiel, was ich gern zitiere. Aus stattdessen? Blödsinn oder irgendwas Gängiges. Das sind rein umgangssprachliche Ausdrücke, gibt es ja bei uns auch. Was ist umgangssprachlich übersetzt? Sie wurden gelobt von Harold North in diesem Zitat als Best German Translator, bester deutscher Übersetzer der Beats, klar, und der Raw Meat Writers. Raw Meat ist ein Ausdruck von Harold gewesen. Die sogenannten Meat Poets waren Ausdruck, den eine der führenden Underground-Zeitschriften in Chicago gefunden hat für Leute, die aus dem nicht-akademischen Bereich kommen, die also nicht Poetry sozusagen im College gelernt haben und damit ihren MA gemacht oder sowas. Okay. Mhm. Na, sondern Leute, die Autodidakten waren, so wie Bukowski, aber nebenbei halt auch viel gelesen haben, die orientiert waren, was Lyrik weltweit bisher vorgelegt hat. Wir waren in den Jazz-Joints von Heidelberg und dann hören wir doch mal, was da gelaufen ist. Sagen Sie uns, was Sie mitgebracht haben. Eine der großen Nummern des Bebop ist Coco von Charlie Parker auf dem Altsaxophon mit Cissy Gillespie auf der Trompete. Ich glaube 1947 hat er das auf irgendeinem Bierfilz notiert, wie so viele seiner Tunes. Charlie Parker und Dizzy Gillespie, prägende Musik für Karl Weißner, heute mein Gast hier im Doppelkopf bei HR2 Kultur. Karl Weißner, Übersetzer, Schriftsteller, und er erzählt uns heute aus seinem Leben. Ist gute Literatur immer musikalische Literatur, Karl Weißner? Muss nicht sein. Also ich habe auch was übrig für die rein zerebralen Geschichten. Zerebralen, was meinen Sie damit? Also reine Hirnausgeburten. Mhm. Gottfried Benn hat den wunderschönen Ausdruck geprägt, eine Wirklichkeit rein aus Gehirnrinde. Damit meinte er, dass man die Gehirnrinde natürlich mit Mescalin und solchen Sachen ordentlich stimuliert, damit es auch abliefert. Hat er ja auch gemacht, ne? Hat er auch gemacht. Mhm. Aber auf dem Blatt soll es dann sehr kristallin und sehr eben zerebral dastehen. Das heißt, es muss technisch perfekt sein. Mhm. Etwas, was Dichter, die so aus dem Bauch arbeiten, nicht unbedingt schätzen. Mhm. Ja. Würden Sie die Grenze da ziehen? Würden Sie sagen, die Beats haben aus dem Bauch gearbeitet? Also ist es noch eine taugliche Unterscheidung, Kopf und Bauch sozusagen? Nicht unbedingt. Also die hatten ja alle Abitur. Ja, hatten auch Kopf. Die hatten alle, also wenigstens ein abgebrochenes Universitätsstudium, wenn schon kein ganzes. Mhm. Aber das Entscheidende war die Hinwendung zu dem Underground, in dem sie gelebt haben. Zum Teil aus finanziellen Gründen, das Greenwich Village und das East Village und so, war damals noch erschwinglich, das war noch keine schicke Gegend. Und da saßen sie alle auf einem Haufen und hatten ihre Kneipen und ihre Dichterlesungen und so weiter. Und die hatten das Ohr doch mehr an der Umgangssprache als die akademischen Dichter, die, was weiß ich, die Europäer und vor allem halt die britischen Kollegen nachgeäfft haben. Also Sie haben jetzt Greenwich Village angesprochen, das hat sich meist in New York abgespielt. Wann waren Sie zum ersten Mal in New York und wie häufig waren Sie seitdem dort? Also Ihr neues Buch, zu dem wir später kommen werden, Manhattan Muff Diver, spielt in New York? Also das Buch ist das Ergebnis von 2 Monaten in einem leerstehenden Apartment, gleich in die Ecke vom Empire State Building. Das ist so wie bei der Mafia ein Angebot, was man nicht ablehnen kann. Und da fühle ich mich dann auch verpflichtet, das Optimale draus zu machen. Ich hatte eigentlich was ganz anderes vor in den 2 Monaten und habe stattdessen wie ein Berserker geschrieben und E-Mails rausgefeuert jeden Tag. Kommen wir vielleicht ein bisschen später drauf, das New York, wann waren Sie zum ersten Mal das in erste New York? Mal war ich 1967. Da hatte ich mir ein Fulbright-Stipendium geangelt. Das hat mir 1,5 Jahre gehalten in New York und San Francisco. Das Attraktive daran war, dass ich die meisten Leute, die mich interessiert haben und die dort wohnten, schon gekannt habe, weil ich sie in meiner Zeitschrift veröffentlicht hatte, sodass es ganz leicht war, in die Szene reinzukommen. Ich habe von $5 am Tag gelebt, das ging auch. Mhm. Das waren Zeiten, wo ich halt die ganze Zeit geschrieben habe und ehrgeizige Projekte verfolgt habe und ab und zu mal als Guest-Editor bei einer Zeitschrift. Also als Gastredakteur, wenn ich mal übersetzen darf. Genau. Das heißt, Sie haben, na, die Frage stelle ich jetzt nochmal mit einer weiteren Aussage von einem Kollegen und wieder mit der Bitte, das ist aber ganz kurz, diesmal zu übersetzen. Karl, born in Germany during World War II, once joked to me that his greatest ambition was to become an American writer. Das stimmt. Also ich weiß nicht mehr, wann das war, aber irgendwann im Gymnasium kam das mal zur Sprache und außer Lokführer und so weiter fand ich nichts interessant. Da habe ich aus Dafke gesagt, ich will amerikanischer Schriftsteller werden, weil ich da voll auf Mark Twain und Hemingway und so weiter abgefahren bin. Ich habe mich dahin gehangelt auf dem Umweg über das Übersetzen, weil als Sprachrohr von meinen amerikanischen Autoren habe ich ja nicht nur in den ihren Büchern viele Jahre gelebt, sondern auch mich bis zu einem gewissen Grad selber verwirklichen können auf Deutsch. Aber Sie haben dann tatsächlich auf Englisch geschrieben. Ich stelle mir das trotzdem wahnsinnig schwer vor, also diesen aktiven Wortschatz oder auf Amerikanisch, wie Sie sagen. Denken Sie auch dann, wenn Sie in New York sind beispielsweise, denken Sie auf Amerikanisch oder träumen Sie auf Amerikanisch? Ja. Ja? Das ist normal. Es fällt deshalb leicht, weil man wegen des geringeren Wortschatzes, mit dem man auskommen muss, an jeder Form von Schwurbelei schon mal gehindert wird. Was ist Schwurbelei? Also barock ausufern zu werden und ausgefallene Wörter zu verwenden und damit anzugeben. Das fällt weg. Und insofern ist Hemingway ein guter Lehrmeister für mich. Der hat es auch gepackt in relativ dem Umgangsenglisch angenäherten Stil. Und was weiterhilft, reinzukommen in die Sprache, ist, wenn man mit vorgefundenem Material arbeiten kann. Wenn ich mir nicht eine Story ausdenken muss, da muss ich jetzt 30 Seiten mit Anfang, Mitte und Ende liefern, sodass das Hand und Fuß hat, sondern ich kann irgendwelche total experimentellen Texte schreiben. Die können auch voller Sauereien sein oder die können voller, was weiß ich, absonderlicher Ideen stecken. Und das ermöglicht einem diese Montagetechnik. Apropos Sauereien, hatten Sie Schwierigkeiten mit Zensur oder mit Verlagen, die Ihre Art des Übersetzens, denen da zu viele Sauereien drin vorkamen? Weil es war ja eine sexuell auch sehr explizite Literatur, oder ist es immer noch? Nein, überhaupt kein Problem. Nee? Das Einzige, was mir Jörg Schröder, als ich mal anfing, was von Bauers für ihn zu übersetzen, als er gerade mit dem März Verlag angefangen hatte, 1969 oder so, mich hat es gereizt, manche Sachen in irgendeinem deutschen Dialekt wiederzugeben. Da hat er natürlich völlig recht gehabt. Hier ist die Grenze gar nicht auf Bayerisch, nicht auf Berlinerisch. Welchen Dialekt hätten Sie gewählt? Für Burroughs beispielsweise? Ja, irgendwas lag mir so. Irgend so ein aber nicht badisch beispielsweise? Nein, aber irgend so ein rotznäsiger, so ein Joe Pesci-Typ wie in Goodfellas. Den konnte ich mir gut auf Berlinerisch vorstellen. Das geht nicht. Da muss man es auch noch mit phonetischer Umschreibung bringen, damit das auch erkennbar ist als Berlinerisch. Geht nicht. Stell ich mir auch schwer vor. Ja. 67, haben Sie gesagt, sind Sie nach New York gekommen. Haben Sie Burroughs da schon kennengelernt? Ja, Burroughs habe ich schon gekannt. Er hatte mich sogar schon in Heidelberg mal aufgesucht. Da war er in Paris. Vielleicht für unsere jüngeren oder mit Burroughs nicht so vertrauten Hörer, wie würden Sie ihn in der Literatur des 20. Jahrhunderts einordnen und was war er für ein Typ? Burroughs hat begonnen als einer der großen Außenseiter und Verfemten. Erstens schwul, zweitens schreibt er Sauereien, drittens erschießt er aus Versehen seine Frau, die nicht seine richtige Frau war, aber hat mit ihr zusammengelebt und ein Kind gehabt. Wie kann man aus Versehen seine Frau erschießen? Die waren alle besoffen und saßen da rum und in Mexico City hat jeder immer, vor allem die Einheimischen, eine Waffe bei sich geführt. Die haben sich auch Schießereien mit Polizisten in ihrer Stammkneipe geliefert. Das war Alltag. Irgendwie hatten sie, er und seine Joan, die Schnapsidee, buchstäblich, lass uns mal unsere Wilhelm Tell-Nummer vorführen. Da setzt sie sich ein Schnapsglas auf den Kopf, etwas, was sie noch nie gemacht hatten vorher. Ne? Und er galt als passabler Schütze, er hat auch gern trainiert und so. Und hat er nicht an dem Tag hat er irgendeine Knarre gehabt, die zu tief geschossen hat oder die ausgeleiert war und trifft sie in die Schläfe. Und das war schon eine happige Sache. Musste er in den Knast dann? Ja, der musste in den Knast. Der Bruder der berühmten Schauspielerin Ida Lupino, die bei Marlon Brando in seinem großen ersten eigenen Film mitgewirkt hat, der war Anwalt und hatte gute Beziehungen. Der hat ihn auf Kaution rausgekriegt nach ein paar Wochen. Und Sie haben Burroughs dann übersetzt. Wie war die Stimmung gegenüber dieser Literatur in Deutschland damals? Und Ihre Aufgabe, war die mehr als nur Übersetzer? Das ist eine relativ suggestive Frage, das gebe ich zu. Also Sie haben auch als Türöffner gewirkt in gewisser Weise für diese neue Literatur. Es war so eine Art kultureller Transfer auch, oder sehe ich das falsch? Ich habe zum Glück etwas, was ganz selten vorkommt, sowohl Naked Lunch, Junkie und überhaupt die ersten 3, 4, 5 Bücher von Burroughs neu übersetzen können. Es wird kaum etwas nochmal übersetzt, selbst wenn der erste Anlauf völlig in den Sand gesetzt worden ist. Aber schon in den unzulänglichen Übersetzungen, die Anfang der 60er Jahre rauskamen, ist natürlich in der Zeit und sonst wo wahrgenommen worden, dass das nicht nur was Neues ist, sondern dass die Leute es auch drauf haben. Die können schon auf Augenhöhe mit ihren Kollegen in Europa kommunizieren. Nur als ich es dann neu übersetzt hatte, sind natürlich buchstäblich Rhapsodien über Burroughs hereingebrochen, zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau. Mhm. Nee, 2001 hätte ich das damals, die haben den Verdienst, tatsächlich eine Burroughs-Ausgabe zu finanzieren. Das hat die Zigtausende an Übersetzungskosten verursacht. Aber es hat sich rasant verkauft. Burroughs hat zum ersten Mal eine Auflage von 100.000 Stück erzielt in Deutschland. Vorher wurde er nur am Ladentisch verkauft. Da musste man noch so einen blauen Dings unterschreiben, dass man 21 ist oder so. Bis wann war das so? Das war Anfang der 60er Jahre, erinnere ich mich. Da hat der Limes Verlag aus Angst vor dem Staatsanwalt das machen müssen. War das das geistige Klima damals? Also im Grunde noch Nachkriegszeit, das beginnende sogenannte Wirtschaftswunder, war Deutschland dann auch so geistige Provinz, wie man das heute oft darstellt? Also ich erinnere mich an Ludwig Erhard, der Bundeskanzler, der im Bundestag ungestraft Intellektuelle als Pinscher bezeichnet hat beispielsweise, was heute ja einigermaßen unvorstellbar ist. Ich meine, es gab natürlich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Das war unsere Zensurbehörde, die es angeblich laut Grundgesetz gar nicht geben soll. Die haben aber andere Probleme gehabt. Ich erinnere mich, dass im Stahlberg Verlag in Karlsruhe, der auch Arno Schmidt anfangs veröffentlicht, anstandslos der Roman Die Haut von Curzio Malaparte veröffentlicht wurde, mitsamt den Stellen, in Anführungszeichen, die da Stellen, drin vorkommen. Stellen, sadomasochistische Geschichten. Nee, sondern einfach irgendwas, GIs gehen in irgendeinem Puff. Und eine 16-Jährige macht die Beine breit und dafür zahlen sie Eintritt, um hingucken zu dürfen. Da passiert überhaupt nichts. Das wurde also nicht wegzensiert. Aber es gab Verlage, die vielleicht aufgrund schlechter Erfahrung etwas vorauseilend die Staatsanwaltschaft antizipiert haben und in der ersten deutschen Fassung von Naked Lunch sind etliche Seiten gar nicht übersetzt worden, sondern im Original stehen geblieben. Im Original stehen geblieben? Ja, weil da ging es auch noch, was weiß ich. Ist doch noch auffälliger. Also ich hätte jetzt gedacht, einfach weggelassen. Nein, was auch Skandal extra, genug ist, aber... Ich meine, die Leute können ja sich bei Hertie in der Gabelkiste ein deutsch-englisches Wörterbuch besorgen. Okay. Das macht es dann extra interessant zu gucken, was steht was denn uns, da. Was verboten ist oder was... Da ist ein bisschen krass geworden, der Burroughs, das muss man sagen. Sie haben dann Zeitschriften gegründet mit interessanten Namen. Eine davon heißt Klaktowizestin. Spreche ich das richtig aus? Ja, das ist eine Charlie Parker-Nummer, ein Fantasienamen, den er seiner Komposition gegeben hat. Mhm. Was war das für eine Zeitschrift? Das war eine reine Underground-Literaturzeitschrift mit einem ziemlich großen Einzugsgebiet. Also die Autoren kamen von Südamerika bis Kalkutta und Brüssel und was weiß ich. Aber der Kern waren halt meine Ami-Freunde, Burroughs, Ginsberg. Die habe ich gemacht, um etwas zu haben, was ich mit Kollegen in anderen Ländern austauschen kann. Es ist billiger, man macht eine eigene Zeitschrift, hektografiert oder ein kleines also, Offset. Was man später Fernsehen genannt hätte. Ja, denn wenn ich die alle abonnieren will, oder wenn, damals war das Porto noch das große Internet. Das wäre ins Geld gegangen. Aber apropos Geld, Geld verdienen konnte man damit nicht, nee, würde ich annehmen. Ein reines Zusatzding. Mhm. Aber man konnte späteren Ruhm erzielen. Also irgendwann hat die New York Public Library, das war sozusagen der Ritterschlag, hat bei mir ein Abonnement bestellt. Ich wollte alles haben, was ich mache. Ich habe zwischendurch kam auch mal eine Schallplatte oder die Formate haben selber gewechselt. Etwas, wo heute Bibliotheken wahrscheinlich einen Schreikampf kriegen. Wie soll man dann das ablegen? Ne? Ich habe mal etwas gemacht aus Gründen der besseren Versendbarkeit. Es wurde als Warenprobe verschickt, statt als Drucksache. Das waren 2,40 Meter lange Papierrolle. Ne? Hat wenig Platz weggenommen. Und dann zu Hause musste man es halt an die Wand pinnen. Und dann hatte man eine Wandzeitung. Das ist auch schön, genau. Klaktowizestin. Danach gab es dann Gasolin 23. Und bleiben wir noch einen Moment bei Klaktowizestin. Und bei den Schallplatten, der Titel ist von Charlie Parker Album von 1947 und es bringt uns zur nächsten Musik. Auch Jazz-Klassik, sagt man so? Nee, ne? Das ist überhaupt schwer einzuordnen. Das ist damals aus dem Rahmen gefallen. Wenn ich mir es heute anhöre, fällt es immer noch aus dem Rahmen. Selbst so jemand wie ich, der sich mit Klavier auskennt, ich spiele seit meinem 6. Lebensjahr, ist es unfassbar. Man steht davor wie die Gans, wenn es blitzt. Wie die Gans, wenn es blitzt. Wenn es blitzt. Nee? Und das ist ein blinder, weißer Musiker aus Chicago, der hat in Dixieland-Bands gespielt. Ja. Und wenn man jetzt diese Nummer anhört, die hat er 1955 aufgenommen auf einem präparierten Flügel, deshalb blinkt das so mechanisch, also metallisch. Da spielt auf dem Klavier, wie Parker auf dem Saxophon spielt, etwas, was eigentlich nicht geht. Denn bei dieser rasenden Schnelligkeit noch so zu phrasieren, das heißt, den Anschlag in Sekundenschnelle zu variieren und die Synkopen und was er sonst noch alles reinbringen muss. Ich stelle mir vor, dass der technisch sowieso keine Schwierigkeiten hat, aber das kann man nicht machen, wenn man noch überlegen muss, wie sieht der nächste Takt aus. Der muss das wie auf einem Rollbild oder sowas vor sich vorbeiziehen sehen, die Noten. Anders kann man sowas nicht spielen. Das heißt, er hat sich durch wahnsinniges Üben bis zum Umfallen, wahrscheinlich seit Kindesbein, darauf trainiert, diese Freiheit des Improvisierens zu erlangen. Und das hat nach ihm nur Bill Evans geschaffen. Der auch immer wieder darauf verwiesen hat, dass er geübt hat, bis ihm die Fingernägel abgebrochen sind. Sagen Sie uns, wen Sie jetzt so gelobt haben? Der Hochgelobte heißt Lenny Toscano und die Nummer heißt Line-Up. Tristano, mitgebracht von Karl Weißner, der ist heute mein Gast hier im Doppelkopf bei HR2 Kultur. Mein Name ist Klaus Walter. Karl Weißner ist Übersetzer und Schriftsteller, ist seit Mitte Juni 70 Jahre alt und erzählt uns heute über ein sehr bewegtes Leben als Schriftsteller, als Übersetzer. Welche Rolle haben die Drogen gespielt bei den Beats zum Beispiel? Keine große, weil sie alle verboten waren und weil es riskant war, weil schwer dran zu kommen war. Als Boris Junkie geworden ist, war es fast leichter, an Heroin ranzukommen als an Marihuana, weil es damals halt noch nicht den Import aus Mexiko und sonst wo gab. Und Boris war zum Beispiel als Business-Idee völlig absurd und abgedreht darauf angewiesen, sein eigenes Marihuana anzubauen in Texas, als er dort mal so eine winzige Farm hatte. Er verstand nichts vom Marihuana-Anbau, das heißt, er hat die Bestäubung der Pflanzen nicht verhindert, die muss man aber, damit der THC-Gehalt, Tetrahydrocannabinol ist der Wirkstoff, möglichst hoch wird. Und dann ist er mit dem Jeep 3000 Meilen nach New York gefahren, versuchte das dort loszuschlagen. Oh Gott. Im Village. Und da waren natürlich Typen, die nicht jedes Kraut, was im Backofen getrocknet worden war, genommen haben, sondern die waren was Besseres gewöhnt. Keine gute Geschäftsidee. Keine gute Geschäftsidee. Mhm. Würden Sie sagen, dass im Nachhinein der Stellenwert der Drogen, wenn es um Beat Generation geht, überschätzt wird oder dass das ein bisschen mystifiziert wird auch? Also die Beat Generation war noch nicht konfrontiert mit dem wunderbaren Angebot, was es zur Zeit von Timothy Leary gab. Der hat ja mit Psilocybin, was sozusagen eine synthetisch hergestellte Wirkstoffkomponente von diesen Halluzinogenpilzen aus dem Hochland von Mexiko ist. Das nannte man Psilocybin. Damit hat er offiziell in Harvard experimentiert. Und seine Idee war, wenn man nur genügend Staatsmänner damit antören, dann bricht der Weltfrieden aus. Das war eine typische Timothy Leary Schnapsidee. Schnapsidee. Es gab an Halluzinogen-Drogen eigentlich nur Peyote, was man so im Reformhaus oder sowas kaufen konnte. Im amerikanischen Südwesten, wo das Zeug auch wuchs, das ist so eine Kaktee. Und da muss man erstmal kotzen und das ist also keine reine Genussdroge. Bis man da mal den Flash kriegt, das ist schon ein bisschen mühsam. Die Beats hatten eigentlich außer Marihuana recht wenig, was die Hirnrinde in Wallung versetzt. Und diejenigen von ihnen, die Junkies waren, ja, zum Beispiel der Typ, von dem Burroughs angefixt worden ist, Herbert Hunky, legendäre Hipster-Figur Mitte der 40er Jahre, die waren natürlich auch zeitweise im Gefängnis und wurden aus dem Verkehr gezogen. Burroughs war auf der schwarzen Liste des Rauschgift-Dezernats und hat sich deshalb abgesetzt in den Süden. Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen und damit kommen wir zu dem anderen wichtigen Schriftsteller, wichtigsten wahrscheinlich in Ihrem Leben. Sie haben gesagt, meine stärksten Einflüsse hätten eigentlich Burroughs und Bukowski sein müssen. Die zwei sind aber in ihrer Schreibe so grundverschieden, dass sich ihre Einflüsse neutralisiert haben. Worin bestehen die Unterschiede? Was ist das vielleicht dann doch Gemeinsame, was auf Sie so gewirkt hat? Also das Gemeinsame vorneweg, das war die Haltung. Diese nicht nur eine Anti-Haltung, sondern sie hatten ja auch was anzubieten. Und die Alternative, die sie geboten haben, war interessant für ihre jeweilige Kundschaft. Bukowski hat sich darauf versteift, so einfach und so allgemein verständlich wie möglich zu sein. Und deshalb war es ein idealer Leser in der Anfangszeit jedenfalls, ein Knacki, der viel Zeit hat, der sich die Sachen gerne reinzieht und der nicht mit lauter lateinischen Wörtern behelligt werden will, die er nicht auf Anhieb versteht. Während Burroughs, Harvard-Absolvent, aus einer relativ reichen oder auf jeden Fall wohlhabenden Familie des Mittelwesten zu kommen. Sein Großvater war der Gründer der Burroughs Corporation und hat die erste voll funktionstüchtige Rechenmaschine entwickelt. Das war so ein Tüftler. Burroughs war Akademiker, aber einer, der sozusagen gegen die eigene Kaste opponiert hat. Und zwar mit guten Gründen. Die wollten ihn nicht, weil er schwul war. Er hat sich sogar beim Geheimdienst beworben, also beim Vorläufer von der CIA, Office of Secret Dingsbums, was während des Zweiten Weltkriegs so die amerikanische Auslandsspionage, das hätte ihn interessiert. Er sah sich als so eine Art Graham Greene-Figur. Daraus wurde nichts, Gott sei Dank. Stattdessen hat er aus Dafke eben diese üblen Sachen geschrieben, die bei ihm einen rein selbsttherapeutischen Anspruch hatten. Also diese ganze Drogengeschichte, sich vom Leib zu schreiben, seine Schwierigkeiten mit seiner Sexualität und dann diese schon bis an den Rand der Psychose vorangetriebenen Montage-Text-Experimente. Das hatte alles, das war alles so eine Art Selbsttherapie, die er sich verordnet hat. Er hat nicht an ein Publikum gedacht und auch an keines denken können in der Anfangszeit. Und Bukowski, mit dem waren Sie wie lange befreundet? Ich war mit beiden so die letzten 28 Jahre ihres Lebens befreundet. Ich habe beide gleichzeitig kennengelernt. Bukowski ist 1994 gestorben. Die Beerdigung liegt jetzt 16 Jahre zurück. Die spielt auch eine Rolle in ihrem neuen Buch, Manhattan Muff Diver. Da gibt es einen sogenannten Bonus-Track, das Ende des Suicide Kit. Das ist quasi eine Erzählung von der Beerdigung von Bukowski. Sie haben den Sarg getragen. Ein anderer, der den Sarg getragen hat, ist Sean Penn, der Schauspieler. 16 Jahre ist es her. Wie kommt es, dass Sie immer wieder auf Bukowski zurückkommen? Ist es auch der Versuch, ihn ein bisschen so vor dem Vergessen zu retten? Nein, das ist nicht nötig. Solange ich, was weiß ich, in meiner Buchhandlung in Mannheim, wo ich hingehe, nie weniger als 8 oder 10 Bukowski-Titel nebeneinander stehen sehe im Regal. Und er einer von 3, die mit B anfangen, ist, der auch ein Namensschild hat am Regal. Das ist Wer ist das noch neben Burroughs? Brecht und Böll, genau. Ah ja. Gut. Er ist in keiner schlechten Gesellschaft. Hm? Okay. Und, nicht, also der muss nicht künstlich am Leben gehalten werden. Bukowski, das merke ich bei meinen Lesungen, erreicht jetzt so die 2,5. Generation von jungen Leuten in Deutschland. Aber ich habe das damals geschrieben, vor ein paar Jahren hatte ich einen Auftritt mit Marie Bäumer, meiner Lieblingsschauspielerin, bei der Lit Cologne. Und sie hat aus den Bukowski-Briefen gelesen. Und ich habe für die Veranstaltung eine Reportage verfasst, etwas spät. Aber mir fiel ein, dass ich eigentlich der einzige Journalist gewesen bin bei der Beerdigung. Sonst war niemand, es waren keine Fotografen zugelassen, es war eine rein familiäre Geschichte. Und da dachte ich nur, auch mit 14-jähriger Verspätung kann man ja mal berichten, wie das so abgelaufen ist. Zumal es keine langweilige Beerdigung war. Das kann ich als jemand, der das gelesen hat, bestätigen. Es war keine langweilige Veranstaltung. Wie das ganze Buch kein langweiliges Buch ist, das kann ich auch versichern. Manhattan Muff Diver ist, ja, was ist das eigentlich? Es ist interessanterweise, es gibt keine Genrebezeichnung auf dem Umschlag. Da steht also nicht Roman, da steht nicht Erzählung, da steht nicht fiktives Tagebuch oder Reisebericht. Es steht auch nicht kontrolliertes Name-Dropping, was möglicherweise auch hätte stehen können. Stimmt eigentlich, ja. Das ist aber noch kein Genre, glaube ich. Das sollte man mal einführen. Ne, wir nennen es Roman, einfach weil ich mir sage, als Autor lasse ich mir nicht die Deutungshoheit über mein eigenes Werk nehmen. Roman ist das, was ich einen Roman nenne, solange es was von mir ist. Genau. Was ist ein Muff-Diver? Was Manhattan ist, wissen die meisten. Was ist ein Muff-Diver? Hat, glaube ich, eine doppelte Bedeutung. Ein Muff-Diver ist praktisch ein Slang-Ausdruck für Kunilingus. Das kann man im Lehrerbuch nachschauen. Es ist aber auch ein Cocktail. Und das behaupte ich nicht, sondern das, der wurde mir tatsächlich serviert. Er stand aber wegen des anrüchigen Namens nicht auf der Karte. Und hier hinten auf dem Buch, auf der Rückseite steht eine Cocktailkarte auf einem Grabstein. Zombie, Cuba Libre, G-Spot, Tornado, Tequila Sunrise und Manhattan Muff Diver. Genau. Muff Diver heißt, Sie haben es gesagt, ist eine Bezeichnung für Oralsex, also ein Mann, der in den Muff taucht, sozusagen. Ein Muff tauchen, genau. Und damit sind wir schon am Schluss, Karl Weißner. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir haben noch einen Sound, den Sie mitgebracht haben, der mich überrascht hat, als Sie mir gemailt haben, Sie wollen Nine Inch Nails hören. Wie kommt es dazu? Eine Band, die, naja, mit Respekt gesagt, schon deutlich jünger ist als Sie. Das muss man so sehen. Ich habe den Titel Closer überhaupt, das war das Erste, was ich von denen gehört habe, auf YouTube gesehen als Musikvideo. Und es ist eines der stärksten Musikvideos aller Zeiten. Das muss man sich dazu vorstellen. Es sieht aus, als hätten 3 Alt-Surrealisten 1920 eine Kamera in die Hand genommen und gesagt, wir machen jetzt mal ein Musikvideo, das alle platt macht. Also wir stellen uns vor, dass wir das jetzt sehen. Das war Karl Weißner im Doppelkopf bei HR2 Kultur. Mein Name ist Klaus Walter. Hier sind Nine Inch Nails und Closer. Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.